Warnung: Episoden dieses Podcasts können irritierende oder ablenkende Hintergrundgeräusche enthalten und sollten bei gefährlichen oder Konzentration erfordernden Arbeiten sowie während der Teilnahme am Straßenverkehr nicht gehört werden. Hallo, hier ist KRD aus der verwahrlosten Dosenhausener Radio Station. Am Mike, der DJ, nicht der TJ. Willkommen auf der dunklen Seite der Dosensuche. Heute ist die Folge 47. In der letzten Episode spazierten TJ nebst seiner Holden durch die wälderne Ödnis der Engelskirchner Hügelwelt. Aufgrund vielfältigster Eindrücke und Überraschungen erschien es schier unmöglich, alles in eine Folge zu packen. Daher haben wir uns den Schluss für diese Episode aufgehoben. Es handelt sich um die Wartung eines Caches, der seinerzeit lediglich für den FTF taugte. Darum heißt er auch so: Just FTF. Wenn die Sonne so Dreck drauf ballert, sieht schon geil aus, das Teil. Ja, aber genau. Schönes Auto. Du hast ein echt schönes Auto. Auch wieder so ein Ding, ne? Die ganze Zeit, die wir hier gehen, kommt hier nicht ein Auto. Und jetzt wollen mal zwei Motorradfahrer nach da oben abbiegen. Zack, muss da einer herkommen. Das ist Hammer. Ja, das verbrochene U. Ja, aber weiß er, das ist, warum muss das Ding so laut sein? Das ist doch auch nur, damit er jedem zeigen kann, dass er da kommt. Schwachkopf. Ja, was anderes fällt mir dazu nicht ein. Man kann die Dinger auch leise machen. Geht ja noch. Hat der Bauer wohl lange keine Gülle mehr gefahren. Wenn diese Verbrenner verboten werden, ne? Müssen sich dann Elektro-Harleys kaufen oder so? Also werden dann auch Motorräder hier, ja, dann da kommt da bestimmt ein Lautsprecher dran, nur damit das Scheißding auch weiter so einen Lärm macht. Willkommen an der größten Jauchegrube des Aggertals. Keine Wiese, die in einem so saftigen Grün erstrahlt, hat jemals so viel Jauche gesehen wie ein anderer Ort. Vermutlich. Denn was hier vom Stapel gelassen wird, im wahrsten Sinne des Wortes, ist nicht mehr normal. Auf dieses kleine Stück Wiese werden an manchen Tagen bis zu 10 Ladungen Jauche aus einem großen Stapel Güllefass gefahren. Das ist schon der Hammer. Und direkt dahinter läuft die Agger. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. So, jetzt gucke ich mal auf dieses Navigationsgerät, denn irgendwo hier in der Nähe, wissen wir ja, ist ein Cache. Ich mache nur mal kurz Pause, virtuell, damit niemand darauf schließen kann, wo denn dieses hervorragende Final liegen könnte, wenn er hört, wo ich hergehe. Ich meine, ich gehe nicht davon aus, dass überhaupt irgendjemand, der diesen Cache sucht, meinen Podcast hört, aber falls doch, muss man die Leute ja nicht direkt drauf stoßen. Bis gleich. So, die letzten Meter. Wollen wir mal gucken, ob hier irgendwo das Final versteckt ist. Aber ich vermute, das ist leider nicht der Fall. Ja, dann werden wir hier den neuen Paddling hinlegen. Ein bisschen tarnen. Dann hat sich das, denke ich. So, da haben wir das auch. Aber sicherheitshalber. Gucken wir doch noch mal. Ne, hier ist Stacheldraht. Der war damals weiter unten. Naja. Ich tippe mal darauf, dass das Ding irgendwann hier mal abgegangen ist bei Starkregen. Möglich ist alles. Tja. Ah ja. Egal. Dann wollen wir uns mal wieder Richtung. Ja. Dann will ich mich mal wieder Richtung Weg machen. Bitte? Du darfst doch nicht einfach irgendwo Bäume ausgraben, Schatz. Ja, aber wenn der Bauer hier doch in den Papier, wenn die alle platt macht, das ist so schön. Die ja. Wird platt gefahren. Nee, die wird nicht platt gefahren. Nein, das Ding hat diese Breite und sowohl das Stapelteil als auch der Trecker, ja, die haben diese Bodenfreiheit. Das köpft den höchstens ein bisschen. Aber, ja, du weißt ja, wo sie sind. Du hast ein Auto. Ja. Du hast einen Klappspaten. Ja, siehste. Schon ist alles gut. Toll. Oh, wir haben einen Kastanienwald. Ich meine, Ahorn haben wir hier sowieso sehr viel. Die Nasenkleber, die Hörnchen. Weißt du, warum der Ahorn heißt? Nee. Ganz einfach. Genau. Genau deswegen hat sich irgendein Kind mal auf die Nase getan und dann sagte Papa oder Mama, Ahorn. Und seitdem heißen die so. Hast Ahorn. Es kommt, glaube ich, aus Bayern. Wo ist der Horn? Weißt du? Und die Kanadier, die das auf ihrer Landesflagge haben, ne? Kanada wurde ja von Auswanderern aus Bayern gegründet, die von dem abstammen, der dieses Hörnchen auf die Nase geklebt hat. Weißt du, und so schließt sich der Kreis. Und mit dieser Bombensensation endet diese Wartungsrunde. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Während des Gesamtspaziergangs, der anlässlich TJs Schnauferei eine gewisse Leichtigkeit vermissen ließ, entstand ein kleiner, gegebenenfalls provokant aufzufassender Videoclip über das allseits beliebte T5 und oder Angelcachen. Wilhelm Busch hätte es gegebenenfalls so ausgedrückt. Auf dem Weg da liegt ein Baum, darauf stand Jack, man glaubt es kaum. Letzteres, weil Jack sich tatsächlich der Anstrengung unterwarf, den Stamm zu erklimmen. Da stand er nun. Eine Synapse elektrisierte die andere, die meisten von euch kennen das sicherlich, und plötzlich war da dieses kleine Video. Bei späterer Betrachtung kristallisierte sich allerdings ein Filmfehler heraus. Es war klar erkennbar, dass TJ den Cache schon in der Hand hatte, als er in die Astgabel griff. Würde man TJ fragen, würde er sicherlich argumentieren, das sei beabsichtigt gewesen, damit jeder das Video als das erkennen kann, was es ist. Ein Fake. Und um auszuschließen, dass man ihm unterstelle, er hätte extra für dieses Video einen Baum umgesägt. Tatsächlich war ihm lediglich warm und er hatte keine Lust, den Mist zweimal aufzunehmen, zumal das Risiko bestand, dass der Pettling in der Astgabel keinerlei Halt fände und auf den Boden fiele. Infolgedessen er den Stamm hinunter, wieder herauf und anschließend erneut herunterkrabbeln hätte müssen. Bei der Hitze, der Sonne und diesen Inzidenzen. Wie ihr richtig erkanntet, undenkbar. Bei ganz anderem Wetter verließen wir neulich unsere Protagonisten auf der Reise zum Mariannengraben. Wir erinnern uns an einen Sturm, der dem Krabbenkutter einiges abverlangte. TJ verbrachte den Sturm mit mir auf der Brücke. Zur Sicherheit. Damit immer jemand das Boot in den Sturm drehen konnte, falls einer von uns ausfallen sollte. Während dem Wind langsam die Puste ausging, hielt er tapfer das Ruder in der Hand und dem GPSR sei Dank konnten wir auf dem Monitor jederzeit sehen, wo wir uns gerade befanden. Du, guck mal, das ist ja mal interessant. Was denn? Na da, auf dem Monitor. Siehst du die Inselreihe da am Rand? Ja, und? Ja, fällt dir nix auf? Nein. Na, die eine da, die hat ja mal eine ähnliche Form wie Medni. Tatsächlich. Jetzt, wo du sagst? Was wäre, wenn du mit Medni falsch gelegen hättest und die Insel da gemeint war? Wieso sollte ich falsch gelegen haben? Alles deutete darauf... Du hast was von einer Wand abgemalt, was jemand wiederum irgendwo anders abgemalt hat. Das ist ja mal nicht die zuverlässigste Reproduktionsmethode. Da kann sich schon mal der eine oder andere proportionale Fehler einschleichen. Aber lass uns doch einfach mal annehmen... Du hypothetisierst. Meine Meinung steht fest. Bitte verwirre mich nicht mit Tatsachen. Und das sind ja noch nicht einmal welche. Übrigens, die See scheint sich zu beruhigen. Ich geh mal runter. Ich denke, jetzt kommst du alleine klar. Danach verließ TJ die Brücke und verzog sich in seine Kajüte. Ich schaltete den Autopiloten ein und wählte mich ins Starlink-Netz. Die Insel, Urup genannt und nordöstlich von Hokkaido gelegen, ist eine Insel des Kurilen-Archipels, die zu Russland gehört. Die Insel wurde ursprünglich von Ainu bewohnt. Oder heißen die Ainu? Keine Ahnung. Als im 18. Jahrhundert russische Händler und Jäger auf die Insel kamen, gab es 1772 Krach mit den Ainu. 1801 erklärte die japanische Regierung Urup zu ihrem Territorium, was sie aber nur bis 1855 blieb. Dann wurde sie durch den Vertrag von Shimoda zu russischem Territorium und 1875 durch den Vertrag von St. Petersburg erneut zu japanischem Gebiet. 1945 dann wurde Urup wie alle anderen Inseln der Kurilen von sowjetischen Truppen besetzt und gehört seit 1946 zum sowjetischen bzw. seit 1991 zum russischen Staatsgebiet. Im Friedensvertrag von San Francisco gab Japan 1951 alle Ansprüche auf die Insel auf. Im Jahr 2010 wohnte dort niemand mehr. Das ist wie bei die Dosenfischer, wie in der Lausitz, wo schon lang kein Mensch mehr wohnt. Die hat ja eine richtig bewegte Geschichte, also die Insel, nicht die Lausitz. Egal. In der Nähe sollten unter anderem auch einige Walfangschiffe gesunken sein. 25 Männer konnten sich Ende April 1853 auf die Insel retten und wurden dort angeblich nach einer Woche von Männern der Bark Black Warrior geborgen. So, so. Aber das passt alles nicht zu Piraten. Was sollte dieser Captain Jack hier gewollt haben? Lebertran? Ich glaub ja, der TJ verrennt sich da in was. Was wäre, wenn da nicht KJ, sondern KI gemeint war. KI wie Kommandeursinsel oder Kupferinsel. Das wird viel besser passen. Auch zu Solangrün. Da könnte nämlich Grünspan mit gemeint sein. Kupferacetat passt auch zur Kupferinsel. Damals wurde das auch zur Herstellung von Farben verwendet, denn es gab kaum grüne Pigmente. Eins davon war das Schweinfuttergrün, welches auch Pariser Grün, Patentgrün oder Mitisgrün genannt wurde. Der Herr Mitis hat nämlich 1805 ein Fällungsprodukt von Kupferacetat und Arsen entdeckt. Ein wunderschönes Grün, weshalb man das gern in Anstrichen verwendet oder damit Tapeten bedruckt hat. Sah super aus, hatte aber einen Nachteil, denn das Arsen ist giftig. 1844 wurde entdeckt, dass ein bestimmter Pilz aus Leim gebundenen Mitisgrün eine organische Arsenverbindung freisetzt, der die Menschen über die Atemluft vergiftet. Obwohl es nach 1880 vielerorten als Farbe verboten wurde, wurde es aber weiterhin als Insektizid und Schiffsanstrich verwendet. Man hat das Zeug mit Mineralöl vermischt, gegen Kartoffelkäfer eingesetzt. Ab 1920 auch im Weinbau, gelöst in Kupferkalkbrühe, woran sich einige Winzer mit ihrem Eigenbedarfstrestertrunk eine Arsenvergiftung zuzogen. Fazit? Wahrscheinlich ging es gar nicht um den Frosch, sondern um das giftige Mitisgrün aus Kupfer von der Kupferinsel. Vielleicht bedeutet die Inschrift etwas ganz anderes. Lass nochmal lesen. Ruhe in Frieden, Solangrün. Berührt sie Meerwasser, seid ihr tot. Geht einfach fort und lasst sie ruhen, KI. Auf Deutsch. Lasst das Kupfer im Boden ruhen, baut es nicht ab. Wenn ihr Schiffe damit anstreicht, gelangt es ins Wasser, vergiftet die Meere und damit euch. Kupferinsel. Aber wozu der Frosch? Vielleicht sterben Amphibien daran sofort, wie an diesen Nanotubes oder diesen kleinen, Nano-Dings da, Carbon, keine Ahnung, habe ich mal irgendwo gelesen. Das kommt an so eine Amphibie und ist sie weg. Kaputt. Tot. Naja, wie auch immer, wird TJ davon nicht begeistert sein. Ich gehe dem das mal vertellen. Aber auch meine Begeisterung hielt sich in Grenzen angesichts des neuen Geocaching-Videos unseres Doppelstemplers. Zu meiner Ehrenrettung muss ich sagen, ich habe gerade ein Bier getrunken, bevor ich diese Zusammenfassung darbiete. Die erste Szene besticht durch den Protagonisten in blauer Fischgrät-Daune mit Käppi und der obligatorischen über die Schulter gehängten Bauchtasche. Es wird sich fingerv-technisch ausladend bei Abonnenten bedankt, bevor der Hintergrund ein Fluchtstollen-Silo ins Bild gerückt wird. Mangels Kenntnis des Sinnes und Zweckes der Anlage bleibt es bei diesem Eindruck, bevor er seine Schritte Richtung eines Caches lenkt, der sich in 200 Metern Entfernung befinden soll. Mucke an schnellem Vorlauf bis auf einen Hügel, dann erfolgt die Aufforderung an die Guckschaft, sich umzuschauen, was mangels 360-Grad-Schwenks unmöglich ist. Wind beeinträchtigt die Aufnahme, aber nicht die geäußerte Ansicht, dass man via Geocaching an eine heftige Fahrradstrecke und coole, so geile Orte kommt, wo man normal nie hinlaufen würde. 1 Minute 46. Man ist auf einem Hügel an einem Aussichtspunkt nebst Gedenkstein an Karl von Lohbauer und einem Lift sowie geschlossenem Bikepark angelangt. Plötzlich, quasi aus dem Nichts, schrillt den Zuschauer ein One Eternity Later Comic-Bild an, bevor der unerwartete Schnitt einen Wald zeigt, durch den sich der Protagonist über Laub und Äste bewegt, bevor sich das Cash-Kind durch Töne zu erkennen gibt. Minute 3:20. Der Protagonist findet ein grünes Vogelhaus, das an einem Ast befestigt wurde, welcher wiederum mit mindestens 2 Schrauben an den Stamm eines Nadelbaums geschraubt wurde. Der Protagonist entfernt die Sitzstange für Vögel und offenbart die Zahl 981, die als Code für das Zahlenschloss dient. Geöffnet zeigt sich im Inneren des Vogelhauses ein blauer Troll auf Stuhl vor Tisch, im Unter- sowie ein Logbuch im Bett des Obergeschosses. Gern wird der Name des Caches Isniblick genannt, bevor via Bild die Stempel-Action eingetrommelt wird. Zwei Stempel im Logbuch später wird der Cache mit einem eingelegten Aufkleber aufgewertet, der den Protagonisten nebst Namen und Tubenhinweis bewirbt. Dose zu, 4 Minuten 30 sind geschafft. Der Weg zum Auto bei Wind bietet als Glanzlicht zwei Segelflugzeuge sowie zwei Vögel. Minute 5, der nächste Ort. Voll schöne Kunst präsentiert sich als Vielfalt des Lebens mit starken Wurzeln. Während im Hintergrund braune Büsche unscharf verschwimmen, wird kurze Zeit später ein ähnlich mehrfach verschraubtes Vogelhäuschen gefunden. Verbales Glanzlicht beim Fund, Zitat: Da ist der Cache. Schaut mal, der ist noch gar nicht so alt, so seit 2000 rum. Zitat Ende. Weil der Cache mittels Fahrradschloss verschlossen ist, wird ein Schlüssel benötigt, den das schlaue Cache-Kind quasi bereits fand, in einer am Nebenbaum verschraubten Box. Nachdem das Schloss geöffnet ist, kann eine Filmdose entnommen werden, die ein fast volles Logbuch bereithält, was den Protagonisten nicht davon abhält, trotzdem zu stempeln. Zweifach selbstverständlich. Dose zu, gnadenloser Schnitt, Minute 705. Mitten im Ort am Feuerwehrhaus werden zunächst ein Hydrant, dann ein Deckel am Haus befummelt. Ein Holzpilz im Drainagekies hält die Dose mit Logbuch und kleiner Fußballerfigur bereit. Ein schneller Fund mit Doppelstempel. Minute 8, 26. Zeit ist Geld. Mitten über die Wiese ist der kürzeste Weg zum Aussichtspunkt. Eine Wiese und einen muckeunterlegten Trail später findet sich ein Paddling unter einer Bank in angeschraubter Halterung. Schnitt. Film gerät am Selfie-Stick, während Autofahrt aus dem Seitenfenster haltend, bewegt sich unser Protagonist zur Nähe zum nächsten Cache. Ein Teich und der Weg zur Bio-Käserei. Das auf einer Bank gefundene Taschenmesser wird dem Cache-Kind geschenkt. Kiesweg und Natureindrücke mit fragwürdiger Musik später auf einem Tierpfadweg. Laub, umgefallene Bäume und ein mit Tannenzapfen abgedeckter Small zwischen Wurzeln. In der coolen Dose findet sich ein ekliges Kaubonbon. Nachdem das Logbuch gestempelt, ein Aufkleber beigelegt, die Dose zurückgetan und miserabel getarnt ist, hat man das Tagesziel erreicht. Nach 13 Minuten 30 hat die Zuschauerschaft gelernt, dass Geocaching in erster Linie aus angeschraubten Vogelhäusern, angeschraubten Paddling-Halterungen, Stempel-Action, Tubank-Anal-Aufklebern und ekligen Nahrungsmitteln in schlecht getarnten Dosen besteht. Danke dafür. Einige der geneigten Hörerschaft werden möglicherweise und just in diesem Zusammenhang diverse Entgleisungen vergangener GIF-Beiträge in ganz neuem Licht sehen. Zu Recht, wie ich finde. TJ in seiner Kajüte auf dem Kutter, dessen Name nicht genannt werden darf, sieht auch etwas, doch hört selbst. Sickenass das Teil. Meerwasser. Wenn ich den trockne, habe ich einen Häkelfrosch in Salzkruste. Salzkruste, Salzkruste, da war doch mal was. Ja genau, damals in Wien. Erstmal ausfringen. In Wien. Wir standen so an der Dose herum. Quatsch, in Wien. Wir standen so an der Donau herum und irgendjemand sagte, wähle eine Tür. Und ich sagte, Tür Nummer 8. Na, und jetzt eben Handtuch. Reinrollen und drücken. Ja, ich sagte Tür Nummer 8. Naja, und als wir uns abends hinter dieser Tür befanden, wurden wir Zeugen, wie jemand mit Hammer und Meißel ein Stück Fleisch aus einer Salzkruste befreite. Das war ein richtig schöner Abend damals. So. Und jetzt ein wasserdichtes Glas mit Reis. Das hilft bei Funkgeräten auch immer. Frisch hier rein. Und Reis drauf. Vielleicht hat der Jack ja recht und es ist eine andere Insel, aber dann endet das hier möglicherweise in einer Sackgasse. Dennoch wüsste ich gern, was ein Piratenkapitän so weit nördlich in diesen Gewässern wollte. Er hatte es nicht gut aufgenommen. Der Frosch lag nass im Reis und bis auf die Tatsache, dass der Reis quoll, tat sich nichts. Im Laufe des Gesprächs kamen wir darauf, dass Jacks Schatz auch das Kupfer der Insel hätte gewesen sein können. Wir wussten es nicht. Deshalb verfolgten wir bis zum Erhalt neuer Erkenntnisse das alte Ziel, den Marianengraben. Da war ein FTF vakant. Und bei Isny im Allgäu möglicherweise einige Archivierungen. Schrauben in Bäumen zum Zwecke der Geocache-Befestigung sind halt nicht guideline-konform und wurden der freischaltenden Reviewerschaft vor Freischaltung mutmaßlich verschwiegen. Aufgrund der hervorragenden Investigativarbeit des Videoprotagonisten, der diese desaströsen Entgleisungen digital konservierte und bunt, können im Sinne der mutmaßlich bewusst desinformierten Volontäre die Reaper ihre Arbeit tun, zumal es sich ownertechnisch um ein Wiederholungstäterix handeln könnte. Nach unbestätigten Informationen sollten einem Archivar die entsprechenden Listingnummern GC8DYZA und GC8XHNR samt Link zum Video zugespielt worden sein. Ein Schelm, wer jetzt einen Shanty im Ohr hat. Offen bleiben vorerst die Fragen, ob der doppelstempelnde Investigator im Reviewer-Log entsprechend gewürdigt werden wird und ob die bisherigen Finder ihre gegebenenfalls vergebenen Favoritenpunkte zurückziehen werden. Und mit dieser Sensation endet Konservenradio Dosenhausen Episode 47 von Pfingsten 2021. Kritik, ob positiv oder negativ, nehme ich gern per Audio, E-Mail, Post, Telegram oder via Twitter @RadioKRD entgegen. Wenn's gefällt, empfehlt mich weiter, wenn's nicht gefällt, sagt's TJ. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bleibt gesund, mir gewogen und lest die Dingsing Guideline, bevor ihr Owner niert. Der DJ. Dosenhausen. Und vergesst nicht, wenn G-Man Videos macht, der Reaper sich ins Fäustchen lacht. Nach der Doppelstempelei ist mit dem Cash vorbei. Je nachdem. Möglicherweise. Vielleicht. Unter Umständen. Was weiß ich schon. Egal. Dosenhausen. Nasse Dosen. Schimmlige Logbücher. Hier findest du jeden Scheiß. Kletterst oder schwimmst du schon? Oder nähst du deine Maske? Souvenirs gibt's hier als Preis. Frösche Giga Corona. Jack und TJ auch schon da. Denn in Dosenhausen gibt es keinen Platzverweis.